Es wurde dir so richtig schlecht. Im Altenheim gefiel es dir auch nicht so recht. Bald verlässt du den Saal. Und Konstanz ist nicht deine Wahl. Ja, wir sind für dich, ah, ah. Dein Fernsehapparat ist immer ausgestellt. Schwester Giselda, die auch sehr wenig gefällt. Sowas kann es geben. Ohne Freunde fürs Leben. Ja, wir sind für dich, ah, ah. Definitiv verdiesen, ah, ah. Denn Jörg und Benny kotzen tierisch an. Definitiv verdiesen, ah, ah. Findest du und lässt deine Fahrt. Jörg und Benny mochtest du wirklich noch nie. Denn du vermiedest immer zu die Psychiatrie. Wer steht dir ins Gesicht? Und du liebst mich nicht. Ja, wir sind für dich, ah, ah. Bei MC Chiller und 3mm Mann. Da hört der Spaß auf und das schon von Anfang an. Du machtest mir gut bei der Bodensee-Crew. Ja, wir sind für dich, ah, ah. Definitiv verdient, ah, ah. Denn Jörg und Benny kotzen tierisch an. Definitiv verdient, ah, ah. Findest du hoch und lässt deinen Fahrt. Scheiße! Denn Jörg und Benny, die kotzen tierisch an. Definitiv verdienen Scheiße. Findest du und lässt deinen Fahrt. Halt dein Scheiß Maul, Tamagotchi!